Deutschlandfunk. Das Feature. Nur demonstrieren, das war nicht genug. Wir wollten einen Platz besetzen und ihnen Angst machen. Das war überhaupt die zündende Losung. Leur faire peur, die Mächtigen in Angst versetzen. In der Tat, die Regierung hat Angst gehabt vor der sozialen Bewegung. Sie hat es nicht geschafft, sie zu zerschlagen, aber doch auszubremsen und etwas zum Verstummen zu bringen. Im sozialen Bereich hat die Regierung komplett versagt. Sie haben ihre Wähler regelrecht verraten. Ja, getäuscht. Unsere Träume passen nicht in eure Urnen. Die Protestbewegung Nuit Debout in Frankreich. Feature von Ruth Jung. Eine Wohnung. Für alle. Sofort. Rufen rund 200 Menschen vor dem Justizpalast auf der noblen Place Vendôme in Paris. Zu der Aktion hatte die Selbsthilfeorganisation DAL aufgerufen. Eine Abkürzung für Droit au Logement, Recht auf Wohnung. Von Anfang November bis Anfang April sind Zwangsräumungen in Frankreich gesetzlich verboten. Vor Beginn dieser Frist wollen manche Eigentümer noch schnell in Zahlungsschwierigkeiten geratene Mieter loswerden, ohne den vorgeschriebenen Rechtsweg einzuhalten. Polizisten haben die Menschen abgedrängt. Direkt vor dem Justizgebäude dürfen sie sich nicht aufhalten. An einer zugigen Straßenecke versammeln sich Frauen, Kinder und Männer, trommeln lautstark auf Kochtöpfen. Die meisten haben einen weiten Weg aus der Banlieue ins Zentrum auf sich genommen. Malika ist eine resolute kleine Französin algerischer Herkunft, Mitte 50. Seit 2011 bin ich bei jeder Aktion von DAL dabei. Demonstriere für die Familien, die keine Wohnung haben. Wie das ist, wenn man seine Wohnung verliert, davon kann ich ein Lied singen. Ich hatte eine Sozialwohnung und bin rausgeworfen worden wegen nicht gezahlter Miete. Ich hatte Probleme mit meiner Gesundheit. Plötzlich stand ich da mit 6.000 Euro Mietschulden. Als ich rausgeworfen wurde, hatte ich kein Dach mehr über dem Kopf. Und so kam ich zu DAL. DAL hatte ein Zeltlager für obdachlose Familien eingerichtet. 3 Monate kampierte ich im Zelt. DAL hat einige Gesetzesverbesserungen für Mieter erkämpft. Mit sogenannten Überraschungsbesuchen bei Ämtern, der Besetzung leerstehender Häuser und Zeltlagern an öffentlichen Orten erinnern die Aktivisten an eines der gravierendsten sozialen Probleme. Immer mehr Menschen sind bedroht von Obdachlosigkeit. Verschärft wird das durch die fortschreitende Immobilienspekulation im Großraum Paris. Nach Angaben der kirchlichen Hilfsorganisation der Fondation Abbé Pierre ist die Zahl der SDF seit 2010 um mehr als 40% gestiegen. SDF ist das Kürzel für Sans Domicile Fixe, Menschen ohne festen Wohnsitz. Etwa 1/4 dieser Menschen lebt auf der Straße. Man muss die Zahlen nicht kennen. Es genügt, mit offenen Augen durch Paris zu gehen. So viel Elend war dort nie. Malika hatte noch Glück. Nach 3 Monaten im Zelt fand DAL eine Übergangslösung für sie. Ich bin sehr zufrieden jetzt. Ich habe erst mal wieder ein Dach über dem Kopf und 4 Wände. Ich kann in Ruhe essen, kann duschen, kann schlafen. Keiner stört mich. Ich bin bei mir zu Hause, zahle Miete und innerhalb von 2 Jahren werde ich wohl eine dauerhafte Bleibe erhalten. Und so leben wie alle. Malika lebt in Créteil. Créteil ist eine Banlieue-Gemeinde im Südosten von Paris, etwa 15 Kilometer vom Platz der Republik in der Hauptstadt entfernt. Den Weg, erzählt mir Malika, habe sie im Frühling über Monate jeden Tag gemacht. Ja, wir von DAL waren bei Nuit Debout mit dabei. DAL unterstützte Nuit Debout. Wir setzten uns ein für Menschen, denen die Wohnung weggenommen wurde, die auf der Straße leben. Und die Leute bei Nuit Debout kämpfen für anderes. Wenn wir ihnen aber erklärten, weshalb wir eine Aktion machen, dann unterstützen sie uns. Und wir wiederum machten bei ihren Aktionen mit. Wir unterstützten uns gegenseitig. Sie waren da für uns und wir für sie. Wir waren viele. Und wenn wir viele sind, dann geht das. Nuit Debout. Der Name ist Programm. Nuit heißt Nacht. Debout ist mehrdeutig, bedeutet aufrecht, stehend, ist aber auch als Appell im Sinne von steht auf zu verstehen. Debout les damnés de la terre, lautet der Refrain der Internationale. Steht auf, Verdammte dieser Erde. Aufrecht durch die Nacht. So etwa kann man die Bewegung übersetzen, die immer abends ab 18 Uhr aktiv wurde. Place de la République im 11. Pariser Arrondissement. Ein weitläufiger Platz mit 2500 Quadratmetern, der größte öffentliche Platz mitten in der Hauptstadt. Autofrei, mit jungen Bäumen bepflanzt, ein Terrassencafé und als besondere Attraktion eine Skaterbahn. Ein beliebter Treffpunkt für Flaneure, Kinder, jugendliche Skater, Obdachlose. Als Symbol des Sieges der Fußgänger über die Autofahrer. So wurde die Einweihung des neu gestalteten Platzes im Juni 2013 gefeiert. In der Mitte auf dem steinernen Sockel die imposante Bronzestatue der Republik. Eine erhabene Republik mit phrygischer Mütze und Lorbeerkranz. In der Hand den Ölzweig zum Zeichen ihrer Friedfertigkeit. Wir hatten vor, Anfang April ein großes Zeltlager auf der Place de la République zu organisieren, weil es in Frankreich am 1. April sofort wieder losgeht mit Zwangsräumungen. Jean-Baptiste Hérault ist Sprecher von Dahl. Ein schlanker, jugendlich wirkender Mann, Anfang 60, mit kurzen, grauen Haaren. Dann erfuhren wir, dass Nuit Debout, die Bewegung, die gerade im Entstehen war, nach einer Aktionsform suchte, um gegen das geplante Arbeitsgesetz und andere Themen sichtbar zu werden. Also haben wir ihnen den Vorschlag gemacht, gemeinsam ein großes Zeltlager zu organisieren, zumal wir schon einige Erfahrungen mit Zeltlagern auf dem Platz der Republik mitbrachten. Das haben wir dort schon einige Male gemacht. Das erste Mal kurz nach Einweihung des neu gestalteten Platzes, als wir mit obdachlosen Familien dorthin zogen. Denn diese Menschen, wäre es nach dem Gesetz gegangen, hätten untergebracht werden müssen. Da sie aber nicht untergebracht worden waren, haben wir ein Zeltlager für sie eingerichtet. 2013 und dann zweimal 2015, immer mehrere Wochen lang. Die Stadt wollte diese Form der Demonstration untersagen. Auf Dauer errichtete Zeltlager seien eine Störung im öffentlichen Raum. 2013 gewann Dahl einen Rechtsstreit gegen die Stadt Paris. C'est dans la rue que ça se passe, quand il se passe quelque chose. Un bulletin dans une boîte, ça change pas grand chose. Pas grand chose. C'est dans la rue que ça se passe, quand revient le printemps. C'est dans la rue que ça se passe, quand on lâche nos écrans. C'est dans la rue que ça se passe. Und dann der Ausnahmezustand. Wir bestreiten die Legitimität dieses Ausnahmezustands, der weit über den Schutz der Bürger gegen terroristische Attentate hinausgeht. Dass er weit darüber hinaus ausgenutzt wird, zeigte schon das totale Demonstrationsverbot rund um die Klimakonferenz im Dezember 2015. Zudem hat er zu einer Vielzahl willkürlicher Festnahmen geführt. Regierung und Polizei vermengen alles, machen keinen Unterschied. Das hat es ihnen auch ermöglicht, eine gerade entstandene soziale Bewegung in die Schranken zu weisen. Nachdem der Ausnahmezustand schon mehrmals verlängert worden war, soll er noch bis nach den Präsidentschaftswahlen in Kraft bleiben. Jean-Baptiste Hérault initiierte den Appell der 58, ein Aufruf von 58 Intellektuellen und Künstlern zur Verteidigung der Rede- und Versammlungsfreiheit. Und wie es heißt, gegen eine Politik der Angst. Grundlagen schaffen. Website, Facebook, Adressbuch. 3 Vollversammlungen pro Woche. Montag, Donnerstag, Sonntag. Am Sonntag zurück. Zerschlagen, voller Zweifel. Angespannt für das gemeinsame Ziel. Keiner bleibt zu Hause. Alle sind dabei am 31. März. Dann der Regen. Die Demo am 31. Im strömenden Regen. Als sollte alle Hoffnung weggespült werden. Und dann das Wunder. Dem Regen zum Trotz. Zuerst Hunderte, bald Tausende. Imbissboden, Merguez im Angebot. Lastautos für die Musik, Leinwand für die Projektion. Dem Wetter zum Trotz. Warum alles das erzählen? Um einen Mythos zu zerschlagen. Den von der Spontaneität, von dem Event, das aus dem Nichts entsteht, ohne Schweiß, ohne Anstrengung vom Himmel fällt. François Ruffin. Er ist Journalist und Herausgeber des satirischen Journals Fakir in Amiens und wirkte entscheidend an der Entstehung von Nuit Debout mit. Er hatte mit seinem Film Merci Patron einen Nerv getroffen, jedenfalls ein Ventil geschaffen. Als der Film im Februar 2016 in Paris vorgestellt wurde, kannte die Begeisterung keine Grenzen. Merci Patron ist ein dokumentarisches Schelmenstück und erzählt die Geschichte der Familie Clure in der Picardie. Ça suffit, ces gens sont des parasites. Cet homme n'a qu'une obsession, c'est de démanteler cette entreprise. Vous avez quand même supprimé combien 8000 emplois. Die Clures haben ihren Arbeitsplatz in einer Textilfabrik verloren, die zum Konzern des Milliardärs Bernard Arnault gehört. Vor einigen Jahren beantragte der die belgische Staatsbürgerschaft. Dort sind die Steuern niedriger. Die Produktion für die Luxusmarke Kenzo wurde nach Polen ausgelagert. Die Clures aber schaffen es. Mit einer List und der Unterstützung des Satirejournals Fakir erzwingen sie 35.000 Euro Entschädigung und eine Festanstellung in einem Supermarkt. David gewinnt gegen Goliath. Ein paar Tage nach der ersten Besetzung der Place de la République unterzeichneten 100.000 Menschen ein erstes Manifest der Bewegung Nuit Debout. Tausende Menschen versammeln sich seit dem 31. März 2016 auf dem Platz der République in Paris und an vielen anderen Orten in Frankreich. Sie diskutieren und tauschen sich aus. Ein jeder ergreift das Wort und erobert den öffentlichen Raum. Politik ist keine Sache von Berufspolitikern. Sie ist die Sache aller. Jeden Tag aufs Neue sind wir Tausende, die den öffentlichen Raum und den uns zukommenden Platz in einer Republik besetzen. Schließt euch an. Entscheiden wir gemeinsam über unsere Zukunft. Vor den Stufen zum Metroeingang Republik am Stand Accueil. Empfang. Man schreibt den 75. März. Die Aktivisten von Nuit Debout zählen seit dem 31. März den Monat März weiter, verlängern ihn in eine unbestimmte Zukunft. Eine Symbolik, die nicht zufällig an den Kalender der Französischen Revolution erinnert. Ein junger Mann erklärt mir, wie die Aktivitäten auf dem Platz organisiert werden. Wir können den Platz von 16 Uhr bis Mitternacht nutzen. Dafür haben wir eine Erlaubnis von der Präfektur. Also kommen wir jeden Tag gegen 16 Uhr an, bauen alles auf und gegen 23 Uhr fangen wir damit an, die Zelte und Stände wieder abzubauen. Falls das nicht geschieht und sollten wir nicht alles rechtzeitig wieder abgebaut haben, erscheinen Leute vom Ordnungsamt in Begleitung von Sondereinheiten der Polizei und räumen den Platz. Das ist schon ein paar Mal passiert am Anfang der Bewegung. Ob das nicht auf Dauer sehr mühsam sei, frage ich. Alles eine Frage der Organisation. Zudem kann man die Sache von zwei Seiten sehen. Als lästige Auflage der Behörde, die uns Steine in den Weg legen will. Aber man kann darin auch eine Herausforderung sehen. Denn so können wir jeden Tag den Platz neu erfinden. Und dass wir das nun seit Wochen so machen, das hat uns auch zusammengeschweißt. Eine Art Chorgeist geschaffen. Klar, anstrengend ist es allemal. Und die Anwohner? Wie sehen Sie das? Am Anfang waren sie skeptisch, sogar sehr misstrauisch. Aber nachdem sie gesehen haben, dass wir weder gefährlich noch bösartig sind, hat sich ein Anwohnerkollektiv gebildet aus Leuten, die uns wohlgesonnen sind. und uns helfen, die Materialien jeden Abend wegzuräumen und die uns sogar erlauben, sie bei sich im Hausflur unterzustellen. Einige kommen nun auch zu unseren Debatten. Vor allem möchte ich mir von diesem Frühling jenes Bild einprägen. Diesen Platz der Republik. Jeden Morgen ausgestorben. Von Straßenkehrern leergefegt. Diesen Platz der Republik, der einem Phönix gleich jeden Abend aus seiner Asche wiedererstehte. Mit neu aufgerichteten Ständen. Mit neu errichteten Imbissbuden. Wiederhergerichteten Tonanlagen. Dieser Platz der Republik, aufgesucht stets von Neuem, von aberhundert einander zugewandten Menschen, mit seinen tausenden Stunden gewidmet der Hoffnung. C'est dans la rue que ça se passe, quand on s'est rencontré. C'est dans la rue que ça se passe, la peur s'en est allée. C'est dans la rue que ça se passe, quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe, dans la rue d'à côté. C'est dans la rue que ça se passe, comme dans tous les quartiers. C'est dans la rue que ça se passe, quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe, quand les rêves s'animent. C'est dans la rue que ça se passe, quand on bloque la machine. C'est dans la rue que ça se passe. La première chose quand même qui est intéressante, c'est la capacité à exister. Dass wir sichtbar geworden sind und imstande waren, den öffentlichen Raum zu besetzen. Und das in einer so speziellen Situation wie dem Ausnahmezustand. Schon mal das ist beachtlich, finde ich. Juli, 32 Jahre, ist eine selbstbewusste, temperamentvolle junge Frau. Aktiv in der Kommission Öffentlichkeit Nuit Debout. Donc, quand bien même il y a eu des luttes avec l'occupation policière qui venait régulièrement nous empêcher d'occuper. Obwohl es viele Auseinandersetzungen mit der Polizei gegeben hat, die immer wieder verhindern wollte, dass wir den Platz besetzen, haben wir es geschafft. Gut, als wir die Erlaubnis der Präfektur hatten, war es legal. Aber bis wir eine solche Erlaubnis im Zusammenhang mit dem Ausnahmezustand überhaupt bekommen haben, durchsetzen ließ sich das nur mit massivem Druck. Wir waren viele und sind einfach auf dem Platz geblieben. Juli hatte mich zu Hause in Deutschland eine Zeit lang per E-Mail über Aktionen und Hintergründe informiert. Bevor wir uns das erste Mal treffen wollten, stellte sie viele Fragen. Um welche Art Reportage es sich handele, für welchen Sender, was ich in Erfahrung bringen wolle. Endlich fanden wir einen Termin, auf dem Platz vor der Statue. Leider hatte ich vergessen, sie zu fragen, wie ich sie erkennen sollte. Mehrere junge Frauen hatte ich schon nach ihrem Namen gefragt, als ich von Weitem eine auffallend gekleidete junge Frau sah, die ein großes, buntes Schild über den Kopf hielt. Hallo Ruth, ich bin Juli. Et je suis dans le mouvement Nuit Debout avant le 31 mars. Ich war schon vor dem 31. März dabei und habe nach Kräften dazu beigetragen, dass der berühmte 31. März auf die Beine gestellt werden konnte. Der Tag, an dem es losging mit der Besetzung des Platzes. Wir kommen aus Prinzip, ohne Fahne und Abzeichen zusammen. Ich zum Beispiel, ich war bei ATTAC aktiv. Aber als ich mich Nuit Debout angeschlossen und mitgeholfen habe, die Bewegung zu organisieren, tat ich das als Juli. Das ist das Prinzip von Nuit Debout und es gilt für alle, auch für die gewerkschaftlich sehr Aktiven. Hier bringen sich alle als Personen mit ihren Fähigkeiten ein. Menschentrauben setzen auf dem Pflaster. Sich einzubringen, heben sie die Hand. Wortergreifungen, zaghaft zögerlich, manche selbstsicher. Vollversammlungen, kleine Gruppen, Kommission genannt. Utopien, Vorschläge, vorgetragen zur Anwendung. Heiß kann es hergehen, zu Reibungen kommen. Wortgefechte, Begegnungen, Zustimmung, Freude, Arbeit. Dann in der Dämmerung, Musikklänge erfreuen die Anwesenden. Seit 31. März 2016 sucht Nuit Debout die Demokratie neu zu erfinden. Schwärmt aus, von Paris in die Städte, in die Dörfer. Erfasst ganz Frankreich. Bonjour, Voilà, nous voilà sur la place de la République. Et oui, toujours, nous sommes là, jeudi 2 juin, 94 mars. Radio, debout! Radio Debout. In einem großen Zelt ist die technische Ausstattung untergebracht, um täglich ab 20 Uhr direkt vom Platz senden zu können. Gespräche, Berichte, Interviews. Nous lire un petit texte, histoire de donner le ton à cette antenne. Alors, Nejma, on t'écoute. Bah, écoutez, moi, je suis quelqu'un qui est très frappé par la signification de ce qui se passe. Am 65. März war Edgar Morin auf dem Platz. 95 Jahre. Philosoph und Weggefährte des 2013 verstorbenen Résistance-Kämpfers Stéphane Hessel. Berührt, ja, überwältigt sei er von dem, was auf diesem Platz geschieht. Athen, Rom, das Volk auf dem Platz, das, sagt der 95-Jährige, habe es lange nicht gegeben. Einen öffentlichen Ort der Wortergreifung, einen Ort des Erwachens. Juli hatte sich der Commission Communication Debout angeschlossen. Die Gruppe entwirft die Plakate und gestaltet eine kleine Zeitung. Neues vom Platz, unterbliebene Nachrichten, Informationen. Sie wird in der Stadt verteilt. En fait, il y a tous les milieux. Après, il peut y avoir des gens qui n'ont pas de problème de précarité comme c'est mon cas. Es sind Leute aus allen sozialen Milieus dabei. Es gibt Leute wie mich, die nicht zum Prekariat gehören. Es sind aber sehr viele dabei, die zwar studiert haben und doch in prekären Verhältnissen leben. Sei es, dass sie keine feste Stelle haben oder auch gar keine Arbeit oder eben nur eine als Freelancer. Viele Freie aus dem Kulturbereich. Auch Journalisten in prekären Arbeitsverhältnissen, die anbieten müssen und nicht schreiben können, was sie denken, weil sie sonst keinen Auftrag mehr bekommen. Das trifft auch auf Redakteure und Grafiker zu, von denen viele dabei sind. Eine große Vielfalt also. Alle möglichen Berufe sind vertreten. Wie Radio Debout versteht sich auch Gazette Debout, die Internetzeitung der Bewegung, als alternatives Nachrichtenorgan. Es berichtet regelmäßig über die Zustände im 19. Arrondissement, wo den ganzen Sommer über und noch zu Beginn der kalten Jahreszeit tausende Flüchtlinge, Frauen und Kinder auf der Straße hausten. Die Rue de Flandre und die angrenzenden Straßen um die Metrostation Stalingrad wurden zum Symbol des Versagens der Behörden, die sich außerstande erklärten, diese Menschen unterzubringen. Warum sie dabei ist, will ich von Juli wissen. Moi, c'est pas un ras-le-bol, parce que je suis fonctionnaire, j'ai un travail, j'ai de la chance. Jedenfalls nicht, weil ich die Schnauze voll hätte. Auf mich trifft das nicht zu, weil ich eine feste Stelle habe. In der Finanzverwaltung. Ich habe studiert, habe Glück. Eben deshalb, weil ich selbst klarkomme, will ich meine Zeit nutzen für die, bei denen es nicht gut läuft. Ich finde diese Gesellschaft und allgemein die Weltordnung zutiefst ungerecht und denke, dass gerade diejenigen, denen es gut geht, eine Verantwortung haben, dass sie sich einsetzen müssen für andere. Kann sein, dass ich da eine Ausnahme bin, ist aber nun mal mein Anliegen. Und das predige ich auch meinen Kollegen, gut situierten Leuten, denen es materiell bestens geht, alles wunderbar. Sie gehören zu den 10% der französischen Bevölkerung, für die es gut läuft. Und das versuche ich ihnen klarzumachen. Aber besonders gut komme das nicht an, lacht sie. Das Arbeitsgesetz war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Das war zu viel. Und noch dazu von einer Partei, die sich links nennt. Selbst die Rechte hätte das nicht gewagt. Damit war eine Grenze überschritten. Und wenn grundlegende Rechte verletzt und der Lebensnerv getroffen wird, fragt man nicht lange. Man stellt sich dagegen, hat vor nichts mehr Angst. Im Gegenteil, man will Angst machen. Musik. faudra bien que ça change. Les renvois d'ascenseurs, les ascenseurs qui lâchent, les cités qu'on oublie, la mémoire qu'on détruit, le flicage des quartiers, les parties de flashball, la gestion par la peur, la pêche aux électeurs. Il faudra bien que ça change, changer la vie, changer le décor. Il faudra bien que ça change, il y en a qui seront sûrement pas d'accord. Il faudra bien que ça change, il y aura sûrement du sport. Der Entwurf von Arbeitsministerin Miriam El-Khomri sieht eine Lockerung des Kündigungsschutzes vor. Die Verlängerung der Arbeitszeit, wenn der Arbeitgeber es für erforderlich hält. Die Verpflichtung zur unbezahlten Mehrarbeit und anderes mehr. Durch die sogenannte Liberalisierung des Arbeitsmarktes sollen angeblich mehr Arbeitsplätze entstehen. Das Arbeitsgesetz auf den Punkt zu bringen, ist nicht schwer. Es ist Artikel 1. Jean-Marie Kneip ist Mathematiker und Arbeitspsychologe. Der ist ein gutes Beispiel und sagt alles. Danach kann man über Einzelheiten streiten, aber wesentlich ist Artikel 1. Dort heißt es, dass die individuellen Grundrechte der Franzosen, die Arbeit haben, gewahrt sein müssen. Schön und gut. Nur, dass die Produktivität des Unternehmens Vorrang hat vor diesen Rechten. Artikel 1. Die individuellen Freiheits- und Grundrechte sind in jedem Arbeitsverhältnis zu wahren. Einschränkungen sind nur dann gerechtfertigt, wenn andere Freiheits- und Grundrechte in Kraft treten oder wenn die Erfordernisse zur Wirtschaftlichkeit des Betriebes dieses notwendig machen. Und wenn sie in einem angemessenen Verhältnis zu den Zielsetzungen stehen. Die Produktivität des Unternehmens, der Profit also, hat Vorrang vor deinen Rechten. Und alle folgenden Artikel werden nach diesem Prinzip durchdekliniert. Alle Artikel dieses Gesetzes gehen in diese Richtung, entsprechend der Denkweise wie in allen anderen europäischen Staaten schon. Klar hat man noch grundlegende Rechte. Keiner darf sexuell genötigt, keiner darf getötet werden und so weiter. Alle anderen Rechte jedoch, was die Arbeitszeit und anderes betrifft, die sind jedenfalls dem Prinzip Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens untergeordnet. Und das Verlogene daran ist, zu behaupten, dadurch würden Arbeitsplätze geschaffen. Jean-Marie Kneip war bei allen Aktionen gegen das Arbeitsgesetz dabei. Und er hat sie fotografisch dokumentiert. La répression a été très très très dure sur le mouvement social. Je pense que le gouvernement socialiste a eu peur des jeunes. Die Repression war hart, sehr hart sogar. Ich denke, die sozialistische Regierung hatte anfangs Angst vor den jungen Leuten. Unter ihnen waren Studenten der Fakultät Tolbiac, die nach einer Demo eine Arbeitsgruppe und eine Vollversammlung abhalten wollten. Sie wurden aber von der Spezialeinheit der Polizei, der CRS, eingekesselt und zusammengeschlagen. Überall war Blut. All diese jungen Menschen, die die Polizisten doch hatten umarmen wollen. Was waren das für endlose Debatten gewesen, die ersten Abende auf dem Platz? Die Polizisten haben doch auch ein Herz, man muss mit ihnen reden. Aber dann, innerhalb weniger Tage, haben sie lernen müssen, haben die Schlagstöcke zu spüren bekommen. In einer Härte, die man so nicht erlebt, wenn es sich um Demonstrationen von Gewerkschaftern handelt. Da schlägt die CRS so nicht zu. Ich habe viele Fotos gemacht. Zwei davon zeigen ganz gut, was sich verändert hat. Das eine aus den ersten Tagen der Bewegung zeigt einen Demonstrationszug, an dessen Spitze viele Leute bunt verkleidet laufen. Das zweite zeigt einen Demonstrationszug ein paar Wochen später. Aber jetzt laufen an der Spitze des Zuges alle schwarz gekleidet, mit Gasmasken vor dem Gesicht. Innerhalb kurzer Zeit also hat die Regierung es geschafft, hat einen bunten Demonstrationszug in eine Art Traueraufzug verwandelt, wo alle schwarz gekleidet sind. Die französische Verfassung gibt dem Staatspräsidenten sehr viel Macht. Umstritten ist der Artikel 49.3. Demzufolge können der Staatspräsident und der von ihm ernannte Premier unter bestimmten Umständen ohne Zustimmung des Parlaments ein Gesetz durchsetzen. Die einzige Möglichkeit, ein solches Gesetz abzulehnen, bestünde darin, die Regierung aufzulösen. Auf diese Weise hat die Sozialistische Partei, PS, der Bevölkerung das Arbeitsgesetz aufgezwungen, die sich zu 70% dagegen ausgesprochen hatte. Julie erklärt mir ein Plakat, das ihre Kommission Öffentlichkeit entworfen hat. Was man sieht, ist ein Schlagstock. Dessen Länge ist angezeigt mit der Zahl 49 und der Durchmesser seines Handgriffs mit der Zahl 3. Ein sprechendes Plakat. Man versteht sofort, was gemeint ist. Die Zahlen 49 und 3 stehen für Artikel 49.3 der Verfassung. Bezogen auf das Arbeitsgesetz symbolisiert 49.3 die soziale Gewalt. Und zugleich assoziiert man durch den ins Bild gebrachten Schlagstock die konkrete Gewalt, die Polizeigewalt. Ein hochsymbolisches Plakat also. Nie wieder PS. Eine Aktion vor dem Hauptsitz des Parti Socialiste in der Rue Solferino im Pariser Regierungsviertel. Initiiert hatte sie François Ruffin mit Aktivisten von Nuit Debout. Zeitgleich laufen an vielen Orten solche Aktionen vor den Parteizentralen. Le 49.3, ça veut dire que le gouvernement qui a fait une proposition de loi. Die Regierung habe genau gewusst, erklärt diese Demonstrantin, dass sie für das Arbeitsgesetz nicht die erforderliche Mehrheit und die Zustimmung der Nationalversammlung bekommen würde. Deshalb habe sie zum Machtmittel Artikel 49.3 gegriffen. Sie habe keine Debatte zugelassen. Dabei müsse das Parlament immer das letzte Wort haben. Was hier passiere, sei gegen die Prinzipien der parlamentarischen Demokratie. Kein Wunder, dass der 5. Republik der Atem ausgehe. Es gäbe keine Demokratie mehr. Quand on y réfléchit, que quand vous entendez François Ruffin dire nous ne voterons plus pour le PS, vous dites mais quand a-t-il pu voter pour le PS? Wenn man François Ruffin sagen hört, nie wieder wählen wir PS, fragt man sich schon, wann hat er je diese Partei wählen können? Kaum zu glauben in Anbetracht der Inhalte seines Journals Fakir. Aber Ruffin dachte so wie viele Linke, dass es darum gehen müsse, im zweiten Wahlgang den Kandidaten der Rechten zu schlagen. Es sind Linke, gemäßigt oder radikal, die sich keinerlei Illusionen über die Sozialistische Partei machen, die sich aber sagen, dass sie dieser Entscheidung nicht entkommen können, was sich dann einmal mehr in einem Votum für den PS niederschlägt. In einem Votum für eine Partei, die die allermeisten in der Ära Mitterrand ebenso enttäuscht hat wie zur Zeit von Jospin. Und trotzdem, man fängt wieder von vorne an. Diesmal aber könnte es sein, dass man nicht wieder anfängt. Serge Halimi ist Chefredakteur und Herausgeber der Monatszeitung Le Monde Diplomatique. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, c'était un mouvement de jeunes. Zum ersten Mal hat man es hier mit einer Bewegung von jungen Menschen zu tun, die sich gegen die Sozialistische Partei stellen. Auch früher schon gab es in Frankreich immer wieder große Mobilisierungen von jungen Leuten. Ich denke nur an die Demonstrationen 2006 gegen die geplante Einführung eines gesonderten Arbeitsvertrags für junge Berufsanfänger. Bei jedem dieser Vulkanausbrüche der französischen Jugend präsentierte sich der PS als die Partei, die auf der Seite der Jungen steht. Und sie verstand es, diese Ausbrüche zu nutzen, um neue Mitstreiter zu gewinnen, wodurch sie ihre Belegschaft verjüngen konnte. Jetzt aber haben wir es mit einer Mobilmachung gegen die Sozialistische Partei zu tun. Das ist tatsächlich ein neues Phänomen und meiner Meinung nach sogar die treibende Kraft. Junge Leute machen ihre ersten politischen Erfahrungen mit der Sozialistischen Partei an der Regierung, die eine neoliberale, ja, ultraliberale Politik vertritt. In einem Café an einer Ecke der Place de la République bin ich mit Patrick Farbias verabredet. Neben unserem Tisch entsteht eine mobile Baustelle, also ziehen wir auf die andere Seite um. Viel leiser ist es dort auch nicht, aber Pariser sind hart im Nehmen. Vom ersten Tag an dabei arbeitet Patrick Fabias in der Kommission Ökologie Debout mit. Ihm verdankt die Bewegung die erste Buchveröffentlichung. Nuit Debout, les textes. Eine Auswahl der auf dem Platz entstandenen Texte. Für die jungen Leute auf dem Platz war das Arbeitsgesetz auslösendes Moment und zugleich war es ein Vorwand. Mit dem Arbeitsgesetz zog die französische Regierung im Grunde nach, was schon die Regierung Schröder mit den Hartz-IV-Gesetzen in Gang gebracht hatte. Es verschärft die Prekarität, vielleicht etwas weniger hart. Vorwand sage ich deshalb, weil es Nuit Debout auch darum ging, sich aus einer Situation zu befreien, wie sie nach den Attentaten auf Charlie Hebdo und das Bataclan geschaffen worden war. Einen medialen, ideologischen und politischen Stress, der in den Ausnahmezustand überführt worden war. Patrick Fabias, Mitte 60, ist parlamentarischer Assistent des grünen Politikers Noël Mamère. Les Verts, die Grünen, sagt er, seien zerstritten, fast in Auflösung begriffen und nur auf den kommenden Wahlkampf fixiert. Es sei schwer, die Bewegung Nuit Debout einzuschätzen. Es dominiere bei den Aktivisten eine soziale Kategorie, die er das intellektuelle Prekariat nenne. Auf der Internetseite www.nuitdebout.fr fand sich im Sommer 2016 eine mit vielen roten Pünktchen markierte Frankreich-Karte. Jedes Pünktchen stand für eine Nuit Debout-Aktivität. Schon länger haben die Medien das Interesse an Nuit Debout verloren. Anfangs täglich thematisiert und zum Beispiel in der Tageszeitung Libération regelrecht enthusiastisch verfolgt, hat sich inzwischen ein großes Schweigen ausgebreitet. Nach den Sommerferien, la rentrée, wie die Franzosen die Rückkehr in den Alltag nennen, tauschen sich Aktivisten von Nuit Debout an 5 Tagen über ihre Aktionen während des Sommers aus. Etwa 100 Menschen sitzen auf dem Pflaster, hören über Verstärker den Bericht einer jungen Frau aus Grenoble, die per Smartphone zugeschaltet ist. Nach Grenoble meldet sich Rennes. Dort war es mehrmals zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Eine weitere Gruppe berichtet von ihrem Sommerlager im Wald von Brocéliande in der Bretagne. Die Leute sind zurückgekommen. Das ist schon mal wichtig. Es waren viele auf dem Platz. Und die Beiträge waren wirklich gut. Es gab interessante Debatten und Vollversammlungen. Im Grunde wieder so wie seit dem 31. März 2016. Nur jetzt mit mehr Erfahrung. Und interessant ist, was die Nuit Debout-Gruppen berichteten, die sich regional in Frankreich zusammengefunden hatten. Da sie kleiner sind und sich von daher einfacher organisieren können, ist das, was sie machen, noch konkreter. Die Maschinerie ist wieder in Gang gekommen, ganz von allein und unkompliziert. Faszinierend. La machine s'est mise en route tout simplement, facilement, sans complication. Mir hat das gezeigt, was aus Nuit Debout geworden ist. Ein Netzwerk von Menschen mit politischem und praktischem Know-how. Die wissen, wie Leute anzusprechen sind, wie man Leute zusammenbringt, eine Arbeitsgruppe organisiert, eine Vollversammlung, wie man eine Aktion auf die Beine stellt. In einer Bewegung, die eine Zeit lang so in den Fokus des medialen Interesses geraten war, setzt sich normalerweise sehr schnell eine politische Richtung durch, entwirft ein Bild von sich. Aber hier? Nein. Die offene Struktur hat sich behauptet. Alle Welt stellt Erwartungen an die Präsidentschaftswahl. Aber nicht die Nuit Deboutisten. Sie erwarten nicht wirklich etwas. Ihre Forderungen gehen in eine andere Richtung. Sie sind auf der Suche nach wirklicher Demokratie, von unten. Am ehesten war Spanien das Vorbild. Aber nicht das Spanien von Podemos, sondern das Spanien von Barcelona und Madrid, von lokal organisierten Gemeinwesen. Im Vergleich mit dem Kampf gegen den Flughafenbau in Notre-Dame-de-Lande, wo eine SAD, eine Zone à défendre, ein zu verteidigender Raum entstanden ist, kann man in Nuit-Debout eine Steigerung sehen. Mitten in Paris eine SAD als Zone d'autonomie démocratique, ein autonomer demokratischer Raum, wo es darum geht, dass die Leute die Fähigkeit entwickeln, sich selbst zu organisieren, um ihren Freiheitsraum und ihre Selbstbehauptung auszuweiten und die von oben, vom Staat und den Politikern in Beschlag genommenen demokratischen Formen zu erneuern. Ein letztes Mal treffe ich Juli Ende Oktober 2016. Wir sitzen in einem kleinen Café am Boulevard Voltaire, nicht weit vom Platz der Republik entfernt. Noch immer treffen sich dort allabendlich einige junge Leute zu Debatten in kleinen Gruppen. Was nun aus Nuit Debout werden wird, frage ich Juli. Im Frühjahr 2017 stehen Präsidentschaftswahlen an. Der rechtsradikale Front National ist mit Marine Le Pen mächtig erstarkt. Alors j'ai des idées, mais je suis pas sûre de pouvoir les communiquer. Mais alors en tout cas, avec ce réseau toujours construit grâce à Nuit Debout. Ich habe einige Ideen, immer zusammen mit dem Netzwerk Öffentlichkeit von Nuit Debout. Wir wollen Alarm schlagen, mit Plakataktionen auf der Straße auf den Ernst der Lage hinweisen. Zwei Probleme beschäftigen uns, auf die wir uns konzentrieren. Zum einen die Lage der Flüchtlinge, deren Situation ignoriert und nicht geregelt wird. Zum anderen der Niedergang der Demokratie. Die wird nämlich gerade massakriert. Sie ist wirklich mehr als herausgefordert. Mit eingängigen Formen und schauspielerischen Möglichkeiten wollen wir vermitteln, dass die Demokratie in Gefahr ist. Zur Geisel genommen worden von Leuten, die nicht glaubwürdig sind. Ich habe derart Angst vor dem Wahlausgang, dass ich wohl doch wählen werde. Eigentlich habe ich bei dieser Lage und angesichts der Art und Weise, wie die Stimme der Citoyens übergangen wird, keine Lust mehr zu wählen. Wirklich nicht. Diesen Herren eine Stimme zu geben, das passt nicht in unsere Träume. Auf der Straße, dort geschieht es, wenn etwas geschieht. Ein Zettel in der Urne lässt kaum etwas geschehen. Auf der Straße, dort geschieht es, wenn der Frühling kommt. Wenn wir uns loslassen von den Bildschirmen. Wenn die Kinder wild herumtoben. Wenn die Eltern sie zurückholen. Auf der Straße, dort geschieht es, wenn etwas geschieht. Wo wir uns getroffen, wo die Angst uns losgelassen. Auf der Straße, dort geschieht es. In der Straße nebenan, wie in allen Vierteln, wenn die Träume ihren Reigen tanzen. Dans la rue que ça se passe, quand les rêves s'animent, c'est dans la rue que ça se passe. Quand on bloque la machine, c'est dans la rue que ça se passe. Quand il se passe quelque chose. Unsere Träume passen nicht in eure Urnen. Die Protestbewegung Nuit Debout in Frankreich. Feature von Ruth Jung. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2017. Es sprachen Daniel Berger, Edda Fischer, Claudia Mischke, Volker Risch, Janina Sachau, Luis Friedemann Thiele und Daniel Wiemer. Wir bedanken uns bei der Rockband La Rabia. Ton und Technik Ernst Hartmann und Thomas Wittig, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Karin Beindorf.